Abschnitt 40 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 304. Die schönsten Augen und das himmlisch helle, glanzvolle Antlitz und der Haare Wogen, die ihren Reiz dem Gold der Sonn entzogen, der Mund des Lächelns und des Wohllauts Quelle, die Händ und Arme, die zu Amors Schwelle sich zeigend schon die trotzigsten gezogen, die Füße, die so leicht dahin geflogen, und die Gestalt, gewebt aus Äthers Helle, in diesen lebt ich, jetzt des Todes Beute, ist sie allein des sel'gen Himmels Freude, und ich blieb arm und düster auf der Erde. Nur eins kann ich in meinem Leide hoffen, dass sie für mich, ihr ist mein Busen offen, bei ihr zu sein die Gnad erflehen werde. Ende von Abschnitt 40.